Abschnitt 29 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel Revue. Lizenziat Burg zu Stockholm an den Landschaftsmaler Selén zu Paris. Lieber Selén, ein ganzes Jahr hast du jetzt auf einen Brief von mir gewartet. Aber nun habe ich auch was zu schreiben. Nach meinen Grundsätzen möchte ich mit mir selbst beginnen, aber ich muss mich in Höflichkeit üben, denn ich soll bald hinaus ins Leben und mir mein Brot verdienen. Ich beginne also mit dir. Ich gratuliere dir, dass du dein Bild hast ausstellen können und dass es einen solchen Effekt gemacht hat. Die Notiz wurde von Isaak ins Grauhäubchen gebracht, ohne Wissen des Redakteurs, der dann vor Wut schäumte, als er sie las, denn er hatte darauf geschworen, dass du nie was werden würdest. Nachdem du nun im Ausland anerkannt bist, hast du natürlich auch hier zu Hause einen Namen, und ich brauche mich deiner nicht mehr zu schämen. Um nichts zu vergessen und mich kurz fassen zu können, denn ich bin sowohl faul wie müde nach strengem Dienst in der Entbindungsanstalt, setze ich meinen Brief in Notizenform auf, ganz wie ein Grauhäubchen. Dadurch kannst du auch leichter überspringen, was dich nicht interessiert. Die politische Lage wird immer interessanter. Alle Parteien haben einander mit Geschenken und Gegengeschenken bestochen und sind nun alle grau. Diese Reaktion wird wahrscheinlich mit Sozialismus enden. Man denkt daran, die Anzahl der Kreise auf 48 zu vermehren, denn in der Ministerkarriere wird man jetzt am schnellsten befördert, zumal dann nicht einmal Volksschullehrerexamen nötig ist. Ich sprach in diesen Tagen einen Schulkameraden, der bereits Minister AD ist, und der behauptete, es sei viel leichter, Minister zu werden als Expeditionssekretär. Die Arbeit soll sehr an die erinnern, die man zu tun hat, wenn man Bürgschaft leistet. Man braucht nur zu unterschreiben. Mit der Bezahlung wird es nicht so genau genommen. Man hat ja den zweiten Bürgen. Die Presse, ja, die kennst du. Im Allgemeinen hat sie sich als Geschäft konstituiert. Das heißt, sie folgt der jedesmaligen Ansicht der Majorität. Und die Majorität, das heißt, die meisten Abonnenten, ist reaktionär. Ich fragte eines Tages einen liberalen Journalisten, warum er so gut über dich schreibe, ohne dich zu kennen. Er sagte, das komme daher, dass du die öffentliche Meinung für dich hast. Das heißt, die meisten Abonnenten. Wenn sich die öffentliche Meinung aber gegen ihn wendet, dann mache ich ihn natürlich herunter. Du kannst verstehen, dass unter solchen Verhältnissen die ganze nach 1865 aufgewachsene Generation, die nicht im Reichstag vertreten ist, verzweifeln muss. Darum sind sie auch Nihilisten, das heißt sie auf alles. Oder sie finden ihren Vorteil darin, konservativ zu werden. Denn unter solchen Umständen liberal zu werden, das soll der Teufel holen. Die wirtschaftliche Lage ist gedrückt. Der Vorrat an Scheinen, meiner wenigstens, reduziert. Auch die feinsten Papiere mit zwei Doktor mit gehen in keiner Bank. Der Triton liquidierte, wie du weißt, und zwar auf die Art, dass Direktoren und Liquidatoren alle gedruckte Aktien übernahmen. Die Aktionäre aber und Depositeure erhielten verschiedene lithografierte von der bekannten Gesellschaft zu Norrköping, der einzigen, die sich in diesen Schwindelzeiten gut gehalten hat. Ich sah eine Witwe, die hatte die Hand voller Papiere über einen Marmorbruch. Das waren große, schöne, ganze Bogen in rotem und blauem Druck, auf denen 1000 Kronen graviert war. Und darunter, ganz als ob sie Bürgschaft geleistet hätten, waren Namen von Persönlichkeiten zu sehen, von denen mindestens 3 den Seraphinenorden haben. Nikolaus Falk, der Freund und Bruder, der sein privates Darlehengeschäft satt hatte, weil es ihm nicht volles bürgerliches Ansehen gewährte. Was dagegen das Öffentliche tut, beschloss, sich mit einigen Sachverständigen zu vereinen und eine Bank zu gründen. Das Neue im Programm lautete: Da die Erfahrung wahrlich eine betrübende Erfahrung, Levin ist der Verfasser, das merkst du, gezeigt hat, dass Despositenscheine keine genügende Sicherheit sind, um anvertraute Wertsachen, das ist deponiertes Geld, zurückzubekommen, haben wir Unterzeichneten von uneigennützigem Eifer für die vaterländische Industrie angespornt und um dem wohlhabenden Publikum größere Sicherheit zu gewähren, uns als Bank konstituiert, unter dem Namen Hinterlegungsgarantieaktiengesellschaft. Das Neue und Sichere, denn nicht alles Neue ist sicher in unserer Idee, ist, dass die Depositeure statt der wertlosen Depositenscheine Wertpapiere in vollen Belauf der hinterlegten Summe erhalten und so weiter. Das Geschäft geht noch und du kannst dir denken, was sie einem für Papiere statt der Depositenscheine aushändigen. Levin. Mit seinem scharfen Blick sah Falk ein, welch großen Vorteil er von einem Mann mit einer solchen Erfahrung, wie sie Levin besitzt, haben könne, der außerdem durch sein Pumpgeschäft eine kolossale Personalkenntnis erworben hatte. Um ihn aber richtig zu bereiten und mit allen Irrwegen eines Geschäfts vertraut zu machen, schlug er ihn mit seinen Schuldscheinen zu Boden und zwang ihn zum Konkurs. Dann trat er als Retter auf und machte ihn zu einer Art Beirat mit dem Titel Direktionssekretär. Und nun sitzt dieser Levin in einem kleinen Privatzimmer, darf sich aber in der Bank nicht zeigen. Isaac Levy ist Kassierer in dieser Bank. Er hat sein Studentenexamen gemacht mit Latein, Griechisch und Hebräisch, sowie das Juridikum und den Cand. Phil. Mit Nummer 1 in allen Fächern. Natürlich berichtete das Grauhäubchen über sein Examen. Jetzt studiert er Jura weiter und schachert inzwischen auf eigene Hand. Er ist wie der Aal, er hat 9 Leben und lebt von nichts. Er benutzt keine starken Getränke, kein Nikotin in irgendeiner Form. Ob er sonst Last hat, weiß ich nicht. Aber er ist furchtbar. Er hat einen Eisenladen in Hernösund, einen Zigarrenladen in Helsingfors und einen Nippsachenladen in Söderdelje. Außerdem besitzt er ein paar Häuschen in Stockholm S. Er ist ein Mann der Zukunft, sagen die Leute. Er ist ein Mann der Gegenwart, sage ich. Sein Bruder Levi hat sich nach der Liquidation des Triton zu Privatgeschäften zurückgezogen, mit einem ganz schönen Vermögen, wie man sagt. Er soll das Waldkloster bei Uppsala haben kaufen wollen, das er restaurieren will in einem neuen Stil, den sein Onkel von der Kunstakademie erfunden hat. Sein Angebot wurde aber abgeschlagen. Das verletzte Levi sehr und er schrieb für das Grauhäubchen eine Notiz: Judenverfolgung im 19. Jahrhundert, wodurch er sich die lebhafte Sympathien des ganzen gebildeten Publikums zuzog. Durch dies Stückchen kann er Reichstagsabgeordneter werden, wenn er Lust hat. Er bekam auch eine Dankadresse von seinen Glaubensgenossen, als hätte Levi einen Glauben. Darin dankten sie ihm, sie stand im Grauhäubchen, dass er die Rechte der Juden, nämlich das Waldkloster zu kaufen, geschützt habe. Die Adresse wurde auf einem Fest überreicht, zudem auch eine ganze Menge Schweden. Ich führe die Judenfrage immer auf ihr rechtes Gebiet zurück, das ethnografische, zu verdorbenem Lachs und ungekorkten Wein geladen waren. Dem Helden des Tages übergab man bei dieser Gelegenheit unter Rührung, siehe Grauhäubchen, ein Geschenk von 20.000 Kronen in Aktien zu einem Heim für gefallene Knaben vom evangelischen Bekenntnis. Immer Bekenntnis. Ich war auch auf dem Fest und sah, was ich noch nie gesehen hatte, nämlich Isaac betrunken. Er erklärte, er hasse mich und dich und Falk und alle Weißen. Er nannte uns abwechselnd Weiße und Eingeborene und Roch. Das letzte Wort kenne ich nicht. Als er es aber aussprach, rotteten sich sofort unzählige Schwarze um uns, die so unheimlich aussahen, dass Isaac mich in ein Nebenzimmer führte. Dort schüttete er mir sein Herz aus, sprach von seinen Leiden als Kind in der Schule, wie Lehrer und Kameraden ihn misshandelten und zurücksetzten, wie die Straßenjungen ihn zausten. Was mich am meisten rührte, war die Erzählung von seiner Soldatenzeit. Er wurde bei der Vesper vor die Front gerufen, um das Vaterunser zu beten, und da er das nicht konnte, wurde er verhöhnt. Seine Schilderung hat mich veranlasst, meine Ansichten über ihn und seinen Stamm zu ändern. Religionsschwindel und Wohltätigkeitscholera grassieren in hohem Grad und machen den Aufenthalt im Vaterland sehr unangenehm. Du erinnerst dich an zwei Haare des Teufels, Frau Falk und Frau Hohmann. die beiden kleinlichsten, eitelsten und boshaftesten Geschöpfe, die je beschäftigungslos herumgelaufen sind. Du kennst ihre Kinderkrippe und deren Ende. Jetzt haben sie ein Magdalenenheim gegründet und die erste, die sie aufnahmen, auf meine Empfehlung, war Marie. Die Arme hatte ihre ganzen Ersparnisse einem Gesellen geliehen, der damit durchbrannte. Jetzt war sie froh, alles frei zu haben und das bürgerliche Vertrauen wieder zu gewinnen. Das viele Gotteswort, das bei all solcher Tätigkeit unvermeidlich ist, erklärte sie aushalten zu können, wenn sie nur jeden Morgen ihren Kaffee bekomme. Pastor Skore, an den du dich erinnern wirst, ist nicht Pastor Primarius geworden und aus Ärger darüber bettelt er nun eine neue Kirche zusammen. Gedruckte Bettellisten von den reichsten Magnaten Schwedens unterzeichnet rufen die allgemeine Barmherzigkeit an. Die Kirche, die dreimal so groß wie die von Blasieholm werden und mit einem wolkenhohen Turm verbunden werden soll, wird dort stehen, wo die Katharinenkirche jetzt steht. Die soll nämlich angekauft und abgerissen werden, weil sie sich als zu klein erwiesen hat für das große geistliche Bedürfnis, das jetzt das schwedische Volk reitet. Die zusammengebettelten Gelder sind bereits so groß, dass man einen Verwalter hat ernennen müssen, mit freier Wohnung und freiem Holz. Rate einmal, wer Verwalter geworden ist. Hör und staune, Struve. Struve ist in letzter Zeit etwas religiös geworden. Ich sage etwas, denn es ist nicht viel, aber doch genug für seine kleinen Verhältnisse, denn er wird von den Gläubigen beschützt. Das hindert ihn nicht, seine Zeitungsschreiberei und sein Trinken fortzusetzen. Sein Herz ist aber nicht weich, es ist im Gegenteil so verbittert auf all die, die nicht heruntergekommen sind, denn unter uns, er ist schrecklich heruntergekommen. Darum hasst er Falk und dich, und er hat gelobt, euch niederzuschlagen, sobald ihr wieder was von euch hören lasst. Um übrigens in die Verwalterwohnung ziehen und das freie Holz brennen zu können, musste er sich trauen lassen. Das geschah denn in aller Stille in den Weißen Bergen. Ich war Trauzeuge, betrunken natürlich, und wohnte dem Auftritt bei. Seine Frau ist auch fromm geworden, da sie gehört hat, das sei vornehm. Lundell hat das religiöse Gebiet ganz und gar verlassen und malt nur noch Porträts von Direktoren. Die haben ihn zum Assistenten an der Kunstakademie gemacht. Er ist jetzt auch unsterblich, denn er hat ein Gemälde ins Nationalmuseum geschmuggelt. Die Art war einfach und fordert zur Nachahmung auf. Smith schenkte dem Nationalmuseum ein Genrebild Lundells, der ihm dafür sein Porträt gratis malte. Ist das nicht gut, was? Ende eines Romans. Eines Sonntagsvormittags, während des Stündchens, wo der Sabbatfrieden von den schrecklichen Glocken nicht gestört wird, saß ich auf meinem Zimmer und rauchte. Da klopft es an meine Tür und ein großer, stattlicher Mann tritt ein, den ich zu kennen glaubte. Rinjen. Gegenseitiges Examen. Er war Verwalter an einer großen Fabrik und war zufrieden mit seiner Welt. Es klopft noch einmal. Falk tritt ein. Weiter unten mehr von ihm. Alte Erinnerungen und gemeinsame Bekannte werden durchgenommen. Dann kam dieser bekannte Augenblick nach einem eifrigen Gespräch, wo es still wird und eine sonderbare Pause entsteht. Rinjelm griff nach einem Buch, das in seiner Nähe lag, blätterte darin und fing an, laut zu lesen. Ein Kaiserschnitt. Akademische Abhandlung, die mit Erlaubnis der erlauchten medizinischen Fakultät im kleinen Hörsaal der Universität öffentlich verteidigt wird. Das sind ja schreckliche Figuren. Wer mag so unglücklich sein, dass er nach seinem Tode so spuken muss? Sieh nach, sagte ich. Es steht auf Seite 2. Er las weiter. Das Becken, das unter Nummer 38 in der pathologischen Sammlung der Akademie aufbewahrt wird. Nein, das ist es nicht. Unverehelichte Agnes Rundgren? Der Mann wurde weiß wie Kalk und musste aufstehen und Wasser trinken. Hast du sie gekannt? Fragte ich, um ihn zu zerstreuen. Ob ich sie gekannt habe? Sie war am Theater in X-Köpping und kam dann hierher nach Stockholm in ein Café, wo sie sich Beta Pettersen nannte. Jetzt hättest du Falk sehen sollen. Es kam zu einer Szene, die damit endete, dass Rinjelm das Weib im Allgemeinen verfluchte, worauf Falk sehr erregt antwortete, es gebe zwei Arten Frauen. Er möchte darauf aufmerksam machen, dass zwischen Frauen und Frauen ein so großer Unterschied sei wie zwischen Engeln und Teufeln. Und er sprach mit solcher Rührung, dass Rehnjelm die Tränen in die Augen kamen. Falk, ja, ihn habe ich mir bis zuletzt aufgespart. Er ist verlobt, wie das zuging. Er selbst hat es so erzählt. Wir haben uns gesehen. Wie du weißt, habe ich niemals fertige Ansichten, sondern warte auf neue Erfahrungen. Aber nach dem, was ich bisher gesehen habe, kann man kaum leugnen, dass die Liebe etwas ist, über das wir Junggesellen nicht urteilen können. Was wir mit diesem Namen benennen, ist nur Leichtfertigkeit. Lach nur, alter Spötter. Ich habe nur in schlechten Stücken eine so schnelle Charakterentwicklung gesehen, wie ich dabei Falk sah. Du kannst dir denken, es ging nicht so geschwind mit der Verlobung. Der Vater war ein alter Witwer, Egoist, Pensionär, der seine Tochter als ein Kapital betrachtete und wünschte, dass sie ihm durch eine reiche Heirat ein angenehmes Alter bereite. Das ist ja ganz was Alltägliches. Er sagte also schroff nein. Da hättest du Falk sehen sollen. Er kam immer wieder zu ihm hinauf und wurde hinausgeworfen, kam aber wieder und sagte dem Alten direkt ins Gesicht, sie würden sich ohne seine Einwilligung verheiraten, wenn er nicht nachgebe. Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie haben sich gehauen. Eines Abends begleitete Falk seine Verlobte von Verwandten, bei denen er sich selber eingeführt hatte, nach Haus. Als sie in ihre Straße kamen, sahen sie beim Laternenschein den Alten im Fenster liegen. Er hat ein kleines Haus, das er allein bewohnt. Falk schlägt gegen die Gartenpforte. Er schlägt eine Viertelstunde, aber niemand öffnet. Er klettert über die Pforte, wird von einem großen Hund angefallen, den er übermannt und in den Müllkasten sperrt. Denke dir, der zaghafte Falk! Darauf zwingt er den Hausknecht aufzustehen und zu öffnen. Sie standen also auf dem Hof. Blieb noch die Haustür. Er schlägt mit einem großen Stein dagegen, aber von innen ist kein Laut zu hören. Da holt er aus dem Garten eine Leiter, klettert zum Fenster des Alten hinauf, ganz wie ich getan hätte, und ruft, öffnen Sie die Tür, sonst schlage ich das Fenster ein. Da erklang des Alten Stimme, schlägst du, Lümmel, so schieße ich dich nieder. Falk schlug das Fenster ein. Eine Weile herrschte totes Schweigen. Schließlich ertönte hinter der zerschlagenen Scheibe, das ist stilvoll. Der Alte war Soldat gewesen, du bist mein Junge. Ich schlage nicht gern Fenster ein, sagte Falk, aber für ihre Tochter tue ich alles. Damit war die Sache klar und er verlobte sich. Du musst wissen, dass der Reichstag seine Reorganisation der Ämter durchgeführt und Gehälter wie Stellen verdoppelt hat, so dass sich ein junger Mann endlich in der ersten Gehaltsklasse verheiraten kann. Falk wird sich also im Herbst verheiraten. Sie bleibt Lehrerin, das ist sie nämlich. Ich weiß sehr wenig von der Frauenfrage, denn sie geht mich nichts an. Ich glaube aber, so viel ich gesehen habe, wird unsere Generation das Asiatische abschaffen, das noch in der Ehe vorhanden ist. Beide Teile schließen einen freien Vertrag. Keiner gibt seine Selbstständigkeit auf. Der eine sucht nicht, den anderen zu erziehen. Jeder lernt die Schwächen des anderen respektieren und beide haben eine Kameradschaft fürs Leben, die nicht dadurch ermüdet, dass der eine Teil Zärtlichkeit fordert. Frau Nikolaus Falk, die wohltätige Teufelin, die halte ich nur für eine femme entretenue und dafür hält sie sich ja selber auch. Die meisten Frauen verheiraten sich, um es gut zu haben und nicht arbeiten zu brauchen, ihr eigener Herr zu werden. Dass so wenig Ehen geschlossen werden, das ist sowohl die Schuld der Frau wie des Mannes. Falk aber ist undurchdringlich. Er hat sich auf die Münzenkunde geworfen, und zwar mit einem Eifer, der nicht ganz natürlich ist. Er sprach dieser Tage davon, dass er mit der Ausarbeitung eines Lehrbuchs der Münzenkunde beschäftigt sei und dass er versuchen wolle, es in die Schulen einzuführen, in denen Numismatik gelehrt werden solle. Eine Zeitung liest er überhaupt nicht mehr. Was in der Welt geschieht, weiß er nicht mehr, und den Schriftsteller scheint er sich ganz und gar aus dem Sinn geschlagen zu haben. Er lebt bloß für seinen Dienst und seine Braut, die er vergöttert. Ich glaube aber an all das nicht, Falk ist ein politischer Fanatiker, der weiß, dass er verbrennen würde, wenn er der Flamme Luft ließe. Und darum löscht er sie mit strengen, trockenen Studien. Ich glaube aber nicht, dass es ihm gelingt, denn mag er sich auch noch so viele Fesseln anlegen. Einmal muss er explodieren. Übrigens, unter uns gehört er nach meiner Ansicht zu einer der geheimen Gesellschaften, die Reaktion und Militärherrschaft auf dem Kontinent hervorgerufen haben. Als ich ihn in diesen Tagen bei der Thronrede im Reichssaal als Herold sah, im roten Purpurmantel und eine Feder am Hut und einen Stab in der Hand, zu Füßen des Thrones, da dachte ich, aber das zu sagen wäre Sünde. Als aber der Minister seiner Majestät gnädige Proposition über des Reiches Zustand und Bedürfnisse vorbrachte, da sah ich einen Blick in Falks Auge, der mir sagte, was weiß die Majestät vom Zustand und den Bedürfnissen des Reiches? Der Mann! Jetzt habe ich meine Revue wohl beendet, ohne wen vergessen zu haben. Für heute also leb wohl. Du wirst bald wieder von mir hören. H. B. 1879. Ende von Abschnitt 29.